herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 16, 2014. Ja, den Titel habe ich noch gar nicht mir erdacht, ja, aber es wird wohl irgendwas mit Bloggen oder mit der Social Network Szene zu tun haben, ja. Warum? Weil das auch eines der Themen ist. Ich habe mal die Woche mal einen Zwischenstatus für mich mal aus meiner Sicht gemacht über die Blogging-Szene. Ja, bin ja eigentlich auch schon ziemlich lange dabei, ja, viel, viel länger als 10 Jahre. Ja, jetzt könnt ihr mal ins Grübel kommen, ne? Aber so, ja, ich hatte ja schon mal so ein Resümee gezogen, ne? Und was hat sich denn seitdem so geändert in den letzten 10 Jahren? Ja. Zwischenstatus der Szene aus meiner Sicht, was hat sich getan? Nix. Nix in Deutschland, das ist ziemlich traurig. Ja. Wie könnte man die Blogger-Szene momentan darstellen? Ja. Es gibt nur wenige Blogger, die so sagen wir mal im allgemeinen Interesse liegen. Ja. Ich fang mal ganz vorne an. Ja, welchen Stellenwert hat dann das Bloggen in Deutschland momentan im Vergleich zu vor 10 Jahren? Ist schon ein bisschen gestiegen. Ja, deutlich gestiegen eigentlich. Das Wort Blogger ist in der Mainstream-Presse eigentlich mehr oder minder jeden Monat mal vertreten. Hauptsächlich allerdings auch aus anderen Gründen, Blogger aus anderen Ländern, die Schwierigkeiten haben mit der Meinungsfreiheit, die unterdrückt werden. Diese Blogger, die werden bei uns in den Medien des Öfteren genannt und dann auch sehr positiv dargestellt. Ja. Die Blogger bei uns allerdings werden der Mainstream-Presse eigentlich nur dann berücksichtigt, wenn diese mit Verlagen arbeiten, das heißt, wenn sie kommerziell tätig sind. Ja. Und eben dann auch, wie gesagt, meistens mit Verlagen oder arbeiten oder eben da zumindest Verbindungen dazu haben. Ja. Und das sind nur wenige Blogger. Ja. Es gibt viel, was in der Blogger-Szene schiefgelaufen ist in den letzten 10 Jahren. Viel sogar. Eines davon ist, dass es immer noch keinen Widerstand gibt gegen das Impressum. Ja. Eigentlich etwas meiner Meinung nach vollkommen gegen jegliche Art von Privatsphäre verstößt, ist, dass man ja seine private Adresse in seinem Blog, wenn man in Deutsch bloggt und auch für Deutschland bloggt, ja, auf deutschen Servern mit deutscher Domain beispielsweise, ja, dass man dann eben, es ist eine komplizierte Geschichte, ich gehe ja jetzt da nicht weiter drauf an, dass man dann aber eben seine komplette private Anschrift, ja, und sogar unter Umständen, je nachdem, wenn man das kommerziell betreibt, auch seine Telefonnummer angeben muss. Also bei kommerziellen Bloggern ist es so eine Sache, da kann man es ja durchaus noch verstehen. Ja. Bei Einzelunternehmen, da ist es wieder aus dem Grund Privatsphäre doch sehr fraglich. Bei einer Firma wie GmbH, AG beispielsweise oder ähnliches, wo man eben eine separate Firmenadresse hat, die man angeben kann, da ist es eben gar nicht so kritisch. Weil eben da unter Umständen der Autor eben nicht persönlich mit seiner Adresse dort vertreten ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es eben aus verschiedenen Gründen keine gute Idee ist, seine private Adresse mit einem Artikel zu veröffentlichen, insbesondere nicht, wenn da zum Beispiel, sagen wir mal, politische Sachen, Aussagen etc. enthält. Aber warum wird gegen das Impressum nicht vorgegangen dann? Das hat dann eben mehrere Gründe. Einmal hält sich vor allem in Deutschland eben die Aussage, ja, wer nicht offen mit seinem Namen dazu steht, der hat auch keine Berechtigung, seine Meinung zu äußern. Das ist natürlich so ziemlich das Schlimmste, was man in einer Demokratie machen kann. Im Gegenteil ist es sogar, nur dann ist die Meinung etwas wert, wenn man eben nicht öffentlich mit seinem Namen dazu stehen muss. Nur dann ist die Meinung etwas wert, weil dann ist diese Meinung wahrer ehrlicher, als sie, wenn man eben hier Angst haben muss, dass einem das negativ ausgelegt werden kann. Und das fängt nicht erst bei politischen Sachen an, das fängt schon bei privaten Sachen an, ja. Wenn man Angst haben muss, dass man vielleicht seinen Job verliert, ja, weil man irgendwas gemacht hat, das eben nicht besonders beliebt ist beim Chef, ja, dass man dann eben rausfliegt. Das ist schon ziemlich ziemlich doof, ja, um es mal so zu sagen. Und das führt eben dazu, dass man eben als Blogger nicht seine Meinungen so vertritt, ja, wie man es vielleicht gern machen würde. Und das ist traurig, ja. Und das widerspricht auch jeglichem Recht auf freie Meinungsäußerung, finde ich. Denn freie Meinungsäußerung heißt ja nicht, dass man das nicht anonym machen darf. Im Gegenteil, ja, auch bei den Wahlen ist ja das anonyme Wählen ein wichtiger Teil, so dass man eben nicht unter Druck gesetzt werden kann von verschiedenen Seiten. Ja, also darüber vielleicht mal nachdenken. Ja. Eine Impressumspflicht gibt es zum Beispiel in den USA überhaupt nicht. Selbst für kommerzielle Seiten nicht. Ja, sag ich mal, große Nachteile wird es dadurch eben nicht geben. Im Gegenteil, die Benutzer auch in Europa nutzen Dienste gerne, auch wenn die Betreiber da oft jahrelang überhaupt gar nicht angeben, wer sie sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel WhatsApp, ja, die ja jahrelang agiert haben, ohne überhaupt einen Namen zu nennen, wer den Dienst überhaupt betreibt. Ja, das ist erst in der letzten Jahr etwa bekannt geworden und in der Presse mal erwähnt worden. Ja, ich habe auch vor etwa einem Jahr mal geguckt, da war immer noch kein Impressum auf der Seite. Also es ist schon ziemlich seltsam, was da abgeht. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass die Blogger, die eben, sagen wir mal, eine große Rolle spielen in der Szene, dass die eben auch meistens nicht mit ihrer Privatadresse auftreten, weil sie, wie gesagt, beispielsweise für Verlage arbeiten, ja. Da kann ich einige wählen, zum Beispiel Spreeblick, ja. Wenn ich da aufs Impressum gehe, ja, dann wird hier ein Verlag gezeigt, ja. Das ist eben auch nicht unbedingt die Privatadresse, ja, kann man jedenfalls nicht so sagen, könnte natürlich die Privatadresse sein, aber muss nicht die Privatadresse sein. Das heißt, da ist es dann vielleicht nicht ganz so schlimm, da die Person dann eben, der Herausgeber des Blogs, eben nicht so direkt im Fokus steht von, was weiß ich, randalierenden Gruppen, wenn man da vielleicht mal was gegen die eine oder andere Richtung schreibt. Ja, und wer schon mal erlebt hat, wenn rechtsradikale Gruppen hier vor der Tür stehen und lauthals fordern, dass man rauskommen soll, damit man den Hals umgedreht kriegt, der wird sich dann natürlich auch mal Gedanken drüber machen, wie das denn so ist. Ja, soll man dann eben die Schnauze halten und nichts mehr schreiben, so aus Angst? Ja, ich glaube nicht, dass das Sinn ist in einem freien, freiheitlichen Staat. Da gibt's dann aber auch noch mehr. Ich will noch auf Spreeblick jetzt gehen. Selbst hier einer der, wo ich noch sag, das ist noch, sagen wir, das natürlichste Blog, ja, in der Szene bei den sogenannten A-Bloggern. Ich finde den Begriff schlimm, aber damit ihr wisst, was eben gemeint ist, ja. Das ist Fefe, ja. Das Fefe-Blog. Und da, wie gesagt, das ist noch das Blog, wo ich sage, das ist noch der Urgedanke eines Blogs, ja. Und selbst da ist dann eine Adresse angegeben, wo man eben fragen kann, das ist wohl nicht die Privatadresse, ja. CO-Adresse scheint ja dann okay zu sein. Ich meine, ihr seht, wo das Problem ist. Die großen Blogs, die teilweise auch kommerziell arbeiten, die können sich eben erlauben, hier in das Impressum eine Adresse hineinzusetzen, das eben ein normaler Blogger, ein kleiner Blogger nicht kann. Es ist auch so, dass man auch da bedenken muss, dass es nicht nur darum geht, bei dem Impressum, dass es eben hier nachvollzogen werden kann, wer das macht, ja, beziehungsweise dass man dann eben Angst hat, aufgespürt zu werden von der einen oder anderen Gruppe. Ja. Nein, es geht ja auch darum, um sich zu wehren gegen die Abmahnanwälte. Ja. Dann sollte man das eben nicht so einfach machen. Und gut, gegen die Abmahnanwälte wird auch eine Angabe von einer regulären Geschäftsadresse natürlich nicht schützen. Ja. Aber der Privatblogger, der kleine Blogger, der sich unter Umständen schon mit einer Abmahnung von 200 Euro am Rande von dem, was er verkraften kann, bewegt, ja, für den sollte keine Impressumspflicht gelten. Im Prinzip hat ja auch der Gesetzgeber daran gedacht, nur ist offenbar wird es anders ausgelegt, ja, weil es heißt ja, bei einem kommerziellen Betrieb muss man ein Impressum angeben. Nun heißt, wird es aber so ausgelegt, dass es ein kommerzieller Betrieb schon vorliegt, wer regelmäßig seinen Blog eben pflegt. Und das ist eben strittig. Meiner Meinung nach hat hier sehr wohl der Gesetzgeber daran gedacht, dass Privatpersonen eben kein Impressum angeben müssen. Es wird nur offenbar anders ausgelegt. Und hier gibt es keinerlei Widerstand aus der deutschen Blogger-Szene gegen dieses Impressum. Also das ist zum Beispiel etwas, wo mich wirklich sehr, sehr fuchst seit Jahren. Ja, dann das andere kommt eigentlich Hand in Hand. Ein paar Blogger sind eigentlich alleine, ja, verantwortlich, was die Medien in Deutschland über die Blogger-Szene denken, ja, beziehungsweise was sie darüber veröffentlichen. Die anderen Blogger werden teilweise noch nicht mal am Rande wahrgenommen, jedenfalls nicht als Blogger. Ja, höchstens noch als in den Social Networks jetzt, ja, weil da geht's ja rund. Ja. Und das hängt eben auch darin zusammen, weil eben auch andere Blogger wiederum mit Verlinkungen sehr sparsam sind. Ich weiß nicht, bei manchen Bloggern hat man das Gefühl, man müsste noch ein polizeiliches Führungszeugnis einschicken, damit derjenige einem verlinkt. Ja. Es geht dann sogar so weit, dass eigene Inhalte, die unter einer Creative Commons License stehen, nur deswegen nicht genutzt werden, damit man keinen Link auf den Blog von jemand anderem setzen muss. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schäbig und da hat auch hier die deutsche Blogger-Szene sich nicht mit Ruhm beglückt. Das klappt in den USA eigentlich ganz, ganz gut. So unter dem Motto, naja gut, das ist ja ein kleines Blog, den muss ich nicht verlinken, der hat ja nichts zu melden, ja, und wenn das ein größeres Blog ist, eben von den A-Bloggern, dann heißt, oh ja, renommiert, ja, wenn ich statt einen Link setze, dann wird das vielleicht sogar noch erwähnt, da kriege ich auch mal was dafür. Also, es ist schon ziemlich schäbig, das sollten mal die Blogger sich in Deutschland die Nase fassen. Vielleicht hängt es ja auch mit der Mentalität, von der deutschen Mentalität etwas zusammen, ja, die übergenau sind und hier denken, dass wenn sie jetzt jemanden verlinken, müssten sie komplett sein ganzes Leben durchleuchten. Ja, könnte ja sein, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat. Ja, und deswegen den ich verlinke, dabei ist es vollkommen uninteressant. Eine Aussage hat meiner Meinung nach kein Gewicht, von wem die gemacht wird, sondern nur, ob die richtig ist oder nicht. Und wenn man eine Aussage für richtig empfindet, dann sollte man den auch dann verlinken, egal was das für ein Mensch ist. Ja, ganz einfach. Das geht mich ehrlich gesagt auch gar nichts an. Und ich muss im nächsten Post, den der schreibt, muss ich überhaupt nicht derselben Meinung sein. Ja, wer das will, das sollte dann gleich komplett aufhören mit dem Verlinken. Dann nützt aber nichts, wenn man auch A-Blogger verlinkt. Ja, man könnte sonst das Argument geben, so von wegen, ja, aber das ist ja ein bekanntes, großes Blog, den kann ich verlinken. Ja, pfeif drauf. Wenn der Mist labert, dann ist es auch Mist. Egal, ob wie groß der ist. Ja, also Deutschland hat da sehr, sehr Nachholbedarf, sehr großen Nachholbedarf da noch. Ja, ja, und so wird dann eben auch die Blogger-Szene wahrgenommen. In der Öffentlichkeit nehme ich gar nicht im Prinzip die Blogger, die wahrgenommen werden, das ist offen auch nur deswegen, weil es eben auch Fernsehauftritte gibt, Ja, die Blogger untereinander sind eher zerstritten als hilfreich. Da wird jede Kritik wird dann als Generalkritik gesehen, aber nicht differenziert, dass es eben eine Meinung ist. Und ja, eine hundertprozentige Meinungsübereinstimmung zwischen zwei Blogs, das sollte es eigentlich gar nicht geben, das wäre schlecht. Ja. Und so kommt es dann, dass die Republika, die sich jetzt auch wieder anschickt, hier 2014, bald jetzt im Mai, dass die sich dann eben auch im Prinzip selbst feiert. So war das eben die ganzen Jahre über. Die kleineren Blogger tauchen da nicht auf. Es wird groß von der Netzgemeinde gesprochen. Das, was ich meiner Meinung nach vollkommener Blödsinn finde. Die Netzgemeinde ist eigentlich gerade in Deutschland dermaßen gespalten. Man kann da von einer Gemeinde überhaupt gar nicht reden. Aber bedenklicher ist, dass die, dass auf der Republika die Netzgemeinde, dass das nur ein paar Blogger sind eigentlich, die damit wirklich gemeint sind. Die Meinung der anderen, der Masse der User, die spielt offenbar keine Rolle. Und sind wir mal ehrlich, heutzutage kann jeder ein Blogger sein. Ja. Wir sind weg von dieser verschworenen Gemeinde von, also es ist ein paar Dutzend Leuten, die dann im Internet ihre Meinung zum Besten geben, meinen, ihre Meinung sei so viel besser, weil sie ja Blogger sind. Ja. Sondern heutzutage ist eben der Bereich viel größer. Aber diese Leute werden eben nicht wahrgenommen, sie werden nicht integriert in die Netzgemeinde. Deswegen ist das Gelaber von der Netzgemeinde in Deutschland einfach nur peinlich. Ja. Die Republika, wie gesagt, so eine Selbstinszenierung der wenigen Blogger. Deswegen war ich da immer sehr, sehr skeptisch. Auch dieses Jahr wiederum, ja, David Hasselhoff kommt zur Republika 2014. Eigentlich meiner Meinung nach zeigt das ist das ja exemplarisch dafür, ja, wie man hier probiert sich selbst zu inszenieren, ja, und versucht die Republika in der Öffentlichkeit als der Mittelpunkt des Internets in Deutschland zu präsentieren. Dabei hat sich die Republika in den letzten Jahren weit, weit weg bewegt von der eigentlichen Szene, ja, weil sie eben aus den genannten Gründen sich nicht mehr auf die Blogger konzentriert, auf die wirklichen Blogger konzentriert, das heißt auf die Masse der Blogger konzentriert. Es ist eine große Sache, wenn man darüber so allgemein solche Kritik natürlich anbringt, weil da kommt man natürlich in Verdacht, das nur deswegen zu tun, weil man selbst der Meinung ist, dass man zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Mir tut es sehr leid, wenn ich sehe, dass Blogs beispielsweise von Leuten betrieben werden, die im Unbekannten schweben, ja, sehr gute Artikel veröffentlichen, ja, diese Artikel aber von dieser sogenannten Netzgemeinde, ich sag immer von der Snob-Gemeinde, hier komplett ignoriert werden, weil sie keinen Fürsprecher haben. Ja. Und das stimmt mich immer traurig. Das ist vielleicht auch ein Problem, dass man nicht nur jetzt bei den Blogs, bei den A-Bloggern sehen muss, eigentlich überhaupt nicht. Die können ja dafür nichts, ja. Sondern bei den Leuten, bei den Konsumenten an sich und aber auch, wie gesagt, bei den anderen Bloggern wegen der Verlinkungsaktion. Ja, ihr dürft, Leute, ihr dürft andere Blogs verlinken. Ja, es ist keine Schande. Ihr dürft andere Seiten verlinken, beziehungsweise andere Artikel verlinken. Ja, und für diesen einzelnen Artikel. Ja, und wenn derjenige dann in den nächsten Artikel schreibt und ihr seid nicht derselben Meinung, ja, dann heißt es nicht, dass ihr alles, was der schreibt, für gut empfindet. Ja. Ich glaube, die Leute können da schon auch unterscheiden. Wenn nicht, dann müssen die Leute halt da durch, da müsst ihr auch da durch. Ja. Ansonsten funktioniert das eben nicht so richtig. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, die alten Medien sollen fortgeführt werden im Blog. Und das ist vollkommen blödsinnig, das geht nicht. Ja. Gut, dass man die alten Medien natürlich kritisieren muss, dass sie nicht verlinken, das ist klar, aber von denen erwarte ich es auch nicht anders. Aber von den Bloggern an sich, da erwarte ich das ganz einfach, dass auch andere Blogs, die eben gute Artikel bringen, auch da mal verlinkt werden und nicht eben dann nur die großen A-Blogger. Ja, das ist einfach schädlich. Ja, also genau. Wie sieht's noch weiter aus in der Blogging-Szene? Was ist noch ein großes Problem? Klar, die Social Networks. Die stehlen viel, viel Potenzial von den einzelnen Blogs. Im Prinzip kann es zwar egal sein, ob jetzt eine gute Sache, einen guten Artikel, ob der jetzt veröffentlicht wird auf Google Plus oder ich mag es ja kaum sagen, ne, auf Facebook, ich hab's gesagt, Entschuldigung, oder eben auf dem eigenen Blog. Oder auf der eigenen Website oder wie immer man seine Plattform nennen will, wo man eben seine Artikel veröffentlichen kann. Aber das Problem dabei ist eben, dass man sich auf den Social Networks, ich spreche aus eigener Erfahrung, eben oftmals verliert in Unzulänglichkeiten. Ja? Und da eigentlich die grundsätzliche Intention aus dem Fokus gerät, nämlich dann eben zum Beispiel mit seinem Artikel die Leute auf etwas aufmerksam zu machen etc. Da werden dann eben nur noch Links reingesetzt und das war's. Möglicherweise ist es auch deswegen ein Grund, warum die Social Networks wie Google Plus gerade, ja, bei denen man ja auch vernünftige Artikel schreiben kann, momentan einen starken Zuwachs bekommen. Das zählt natürlich auch für Facebook. Und die Blogs sogar in so eine Ecke gedrängt haben, in so eine Ecke wie, naja, da das ist das langweilige Gewäsch, ja, wo man zwei Seiten lesen muss. Und hier, ne, das ist das die Ruckzuck Schnellschuss Artikel, wo man dann innerhalb von ein paar Zeilen, ja, oder ein paar Abschnitten vielleicht noch lesen kann, was man eigentlich eher ein bisschen ausführlicher behandeln sollte, aber dann ist es spannender. Und da muss man dann auch schauen, dass man da nicht in so einen Sog mit reingezogen wird, dass man am Schluss nur noch so ein paar Einzeiler tweetet, ja, und das Blogging dann eben vernachlässigt, weil man hat ja schon die Essenz im Prinzip gesagt mit den 140 Zeichen oder mit einem kleinen Artikel auf Google Plus. Ja. Das ist also eine schwierige Geschichte. Aber man kann natürlich nicht sagen, das ist jetzt generell schlecht oder abzulehnen. Das kann man nicht machen, weil, ja, es ist ja im Prinzip auch nur eine Plattform, um seine Meinung zu äußern. Ja? So wie es eigentlich ein Blog auch sein soll. Ja. Wenn ihr jetzt erwartet, ich hätte irgendwie ein Generalrezept dafür, um die Blogger-Szene von dem mauen Leuchten in einen funkelnden Stern zu verwandeln, dann habt ihr euch aber geschnitten. Ja, wenn es so ein Konzept einfach so gäbe, dann hätte das sicherlich schon ein findiger Kopf propagiert, umgesetzt, gemacht. Ja. Das Einzige, was ich eben, wovor ich eben warnen kann, ist, dass die Blogs angesehen werden als unnütze Seiten, während eben die Social Networks dann als das neue Bloggen dargestellt werden. Denn ich finde schon, dass es hier einen Unterschied gibt. Schließlich ist ein Blog auch sowas wie eine eigene Mini-Plattform, ja, während ein Social Network nur eine Ansammlung von Menschen ist, bei der man eben etwas zum Besten gibt. Das muss nicht schlecht sein, kann aber eben auch Schwierigkeiten geben, wenn man eine Konsistenz in seinen Artikeln oder ein Wiederfinden von Artikeln beispielsweise sicherstellen will, dass da eben dann Probleme auftauchen können. Also nutzt eure Blogs, ja, verlinkt andere Blogs, vielleicht wird's dann besser. Ja. Ich werde natürlich wieder die Republika verfolgen, mit sehr wenig Erwartungen. Ja, da wurde ich zu oft enttäuscht in den letzten Jahren. Und hoffe dennoch, ja, dass vielleicht diesmal die wahren Blogger, die Mehrheit der Blogger, vielleicht mal wieder ein bisschen in den Fokus rückt. Ja, und nicht nur die Meinung von ein paar Leuten, das hat mit der Netzgemeinde eben nichts zu tun. Ja, keine Panik vor den Google-Drohnen. Oder doch? News war, dass Google eben eine Firma gekauft hat, die Drohnen herstellt, Titan Aerospace, die bis zu 5 Jahre ohne weitere, ohne Landung nonstop in der Atmosphäre fliegen können. Ja, das geht. Riesige Solarzellen etc. und so weiter an diesen Flugzeugen oder Drohnen, ja, machen es möglich, dass eben hier, sagen wir, eine weitere Vision von Google vielleicht wahr werden kann. Mit Zeppelin hat man ja schon probiert, zum Beispiel ein Wireless LAN-Netzwerk, ja, zu machen, ja, über solche Drohnen, ja, auch ein eigenes Funknetzwerk, ja, könnte man vorstellen, sofern es eine Genehmigung in den einzelnen Ländern gibt. Wobei Google bräuchte ja eigentlich noch nicht mal die Genehmigung, ja. Die Wellen kann man eben an der Grenze nicht abschotten, ja. Ich meine auch, dass es da rechtlich wenig Handhabe dagegen geben würde. Also eigentlich finde ich das gar nicht so weiter schlimm. Ja, also keine Angst vor Google-Drohnen. Ja, Drohnen, das wird gerne genommen als Wort. Dann denkt man, ja, da läuft man rum und auf einmal nebendran, ja, fällt dann so ein Regimekritiker um. Ja, bum, bum, bum, erschossen aus einer Drohne, irgendwo hoch aus dem Himmel. Das ist die Vorstellung von den meisten Leuten. Ja, wenn sie was von Drohnen hören, dann sehen sie vielleicht nur ein paar Science-Fiction-Filme und dann haben sie Angst, dass die Maschinen die Weltherrschaft übernehmen, ja, Terminator, das lese ich immer wieder, so diese unterschwellige Angst, auch wenn es als Witze getarnt sind, ja, Skynet ist wird Realität, ja, besonders oft in Verbindung mit Google übrigens gesagt, Skynet, ja. Nein, keine Angst, ja, das sind einfach nur unbemannte Flugzeuge, weil keiner Lust hat, 5 Jahre ununterbrochen im Flugzeug umzusitzen, das auch wohl so technisch nicht machbar wäre. Also kein Problem. Oder ist es vielleicht doch ein Problem? Möglicherweise, aber aus einem ganz anderen Grund. Nicht, weil es eine Drohne ist, immer dieses schöne Modewort. Eigentlich Blödsinn, ja. Flugzeug, könnte man sagen. Drohne. Da will man doch gleich wieder was implizieren. Nein, aber es ist deswegen so, weil Google eben hier mit dieser Möglichkeit, Netzwerk anzubieten, seine Position weiter ausbaut. Ja. Wieder ein Bereich, wo dann Google unter Umständen dominant ist. Ja. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist trotzdem bedenklich, dass in so vielen Bereichen Google momentan auftaucht und ob dieses Flugzeug jetzt von Google ist oder nicht, was da oben rumschwirrt, das ist eigentlich nicht interessant. Interessant ist aber dann, dass das Netz oder die Alternative für den Netzzugang dann eben von Google wieder angeboten wird, statt eben von anderen Firmen. Aber da sind auch die Länder teilweise mit Schuld. Wir könnten schon längst ein flächendeckendes, kostenloses Wi-Fi-Netzwerk in Deutschland haben. Ja? Oder in Europa, ganz Europa könnte das schon haben. Nur weder die Regierungen sind bereit, das zu tun, noch sind es die Firmen in Europa bereit, das zu tun. Vielleicht, weil sie zu wenig Geld haben, vielleicht, weil ihnen die Visionen fehlt. Oder weil sie keinen Nutzen sehen, ja. Google wird einen Nutzen darin sehen, denn nämlich die Userdaten beim Verbinden des Netzwerkes weiter zu sammeln, Für Google ist es schon wichtig, allein zu wissen, wie viele Leute sich jetzt hier über dieses System verbinden werden. Ja, natürlich werden dann auch noch andere Daten erhoben werden, eben die, die bei jedem ISP, Internet Service Provider, eben erhoben werden bei einer Verbindung. Und diese Daten kann Google verwerten und damit eben Kapital schlagen. Die Firmen, andere Firmen verstehen das offenbar nicht, können das nicht, können mit den Daten nichts anfangen, wollen mit den Daten nichts anfangen, oder können das eben nicht finanzieren, wie im Vergleich, wie zum Beispiel in einem staatlichen Wi-Fi-Netzwerk flächendeckend. Das könnte man sich hier zwar technisch vorstellen, aber nicht praktisch vorstellen. Und damit ist die Schuld auch bei den einzelnen Staaten, dass Google dann kommt, ja, und Drohnen eben fliegen lässt über die jeweiligen Länder, was auch an einer gewissen Höhe, glaube ich nicht mehr illegal ist, ja, und dann eben das Heft in die Hand nimmt. So wie es auch bei der Googles Suche war, Europa hat gepennt, ja, so wie es bei vielen anderen Diensten ist, wo dann immer am Schluss nur noch das Gejammere kommt, ja, Google, Google, Google. Tja, wenn Google zu gut ist, Google die Ersten sind und die anderen Firmen hier vor sich hin schlafen in Europa, und die Regierungen eben hier in ihren 1990er Wahnvorstellungen noch leben, ja, vom Kalten Krieg, ja, wie er dann zu Ende ging, ja, und jetzt wie er wieder neu anfängt, ja, sehr bedenklich. Da muss ich mich schon fragen, wo ist denn eigentlich dann noch die Grundlage für Kritik gegen Google, wenn die das einfach machen, wenn es die anderen nicht hinkriegen? Ja? Keine Ahnung. Die einzige Kritik, die ich da noch sagen kann, veröffentlichen kann, ist dann eben, dass ich es schade finde, dass wieder ein Bereich von Google dann abgedeckt wird, was eben die anderen Firmen und anderen Institutionen und anderen Regierungen total verpennt haben. Ja, selbst schuld. So sieht's aus. Dann gab es die Woche noch was Positives. Der Pulitzer-Preis wurde vergeben für die Snowden-Veröffentlichungen. 2014er Pulitzer-Preisgewinner The Washington Post und The Guardian. Zusammen haben sie den Pulitzer-Preis gewonnen für eben diese Veröffentlichung von dem Whistleblower Snowden, der sich, welch Ironie, immer noch unter dem Schutz von Russland aufhält, ja, weil ihn die USA am liebsten hängen sehen würde. Da finde ich es sehr, sehr gut, ein richtiges und wichtiges Zeichen auch, ja, dass es da so eine Auszeichnung gibt dafür. Das wird auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, der USA hier gegen diese Redaktion so viel Druck auszuüben. Gerade die Washington Post ist unter sehr starkem Druck gelandet, so dass sie tatsächlich sogar einzelne Artikel anfragt bei der US-Regierung und um Erlaubnis bittet. Das ist ein unglaublicher Vorgang meiner Meinung nach. Eine Redaktion sollte das nicht tun müssen oder nicht tun wollen. Ja, da ist der Guardian schon ein bisschen mutiger gewesen auch. Ja. Aber dennoch ist es ein sehr gutes Zeichen und das nimmt auch etwas vielleicht den Druck von diesen Redaktionen weg. Und weil man kriegt hier eine Auszeichnung, das, was man getan hat, war richtig. Ja, sehr schön. Eine andere Sache, wo ich auch ja in den vor ein paar Wochen mich sehr aufgeregt habe drüber, ist ja der Rücktritt von Brandon Eick, ja, dieser ja, sozusagen erzwungene Rücktritt von Brandon Eick von den Mozilla-Mitarbeitern herbeigeführt. Da habe ich ja schon klar gesagt, was ich davon halte, wenn man jemand aus Gründen seiner persönlichen Ansicht zu einem Rücktritt zwingt. Ganz schön schäbig, deswegen habe ich auch alle Mozilla-Produkte von meinen Rechnern verbannt. Ja. Nicht, weil ich es gut finde, dass der sowas Unglaubliches unterstützt hat wie diese Kampagne und das Proposal, dass eben gegen die schwulen Ehe, beziehungsweise gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, muss man ja sagen, aufgeführt wurde. Hat da gespendet, ja. Das finde ich ja äußerst fehlgeleitet von ihm, ja, das zu tun. Aber das ist eine persönliche Sache, die hat jeder zu respektieren und vor allem dann, wenn dieses Proposal auch dann tatsächlich umgesetzt wurde mit einer Volksabstimmung, wo die Mehrheit des Volkes tatsächlich dafür war, für das, was er mit seinem Geld unterstützt hat. Also hat die Mehrheit quasi im Prinzip vertreten damit, ja, mit seiner 1000 US-Dollar Spende, eigentlich lächerlich die Höhe, aber das wird ihm jetzt eben, das hat ihn jetzt eben wieder zu Fall gebracht und des Postens als CEO überhaupt entrissen. Er war übrigens und er ist, auch wenn das gerne nicht alle hören wollen, er ist Mitbegründer von Mozilla. Der Mann hat die Firma mit geschaffen, ja, so, damit lebt sein Geist weiter in Mozilla. Und jetzt ist er eben zum Rücktritt gezwungen worden von der Mozilla-Gemeinde und von den Mozilla-Mitarbeitern. Schämt euch, Leute, schämt euch. Und deswegen habe ich eben alle Mozilla-Sachen verbannt von meinem Rechner. So, und jetzt ist der Nachfolger hier angekündigt, ja. Der Marketingchef, also der Sprücheklopfer, der darf jetzt übergangsweise Mozilla führen. Und das, auch das ist wieder so mal bezeichnend, ja, dafür, was man jetzt noch von Mozilla zu erwarten hat. Ja, so das schöne Mitschwimmen auf der Schwulenwelle. Ja, nur allen versuchen, schön recht zu machen, bla bla bla. Und dabei müsste Mozilla technisch mal richtig in die Puschen kommen, denn seit meinem Umstieg von dem Firefox auf Chromium, muss ich schon sagen, ist mir mal wieder aufgefallen, wie groß der Unterschied zwischen den beiden ist. Also Chromium ist so viel schneller, so viel besser, so viel mehr Seiten werden ohne Probleme angezeigt als mit dem Firefox. Also ich glaube, Mozilla sollte sich lieber um seinen Code Sorgen machen, um seine technischen Produkte, als um das schöne Gelaber eines Marketingchefs, der jetzt probiert, Mozilla in einem schönen Licht darzustellen. Im Gegenteil, das Licht wurde jetzt erstmal ganz schön verdunkelt, ja, bei vielen übrigens auch. Ich dachte ja am Anfang, ich wäre da allein mit meiner Meinung, aber mitnichten, muss ich sagen, mitnichten. Sogar Leo Laporte hat in seinem Podcast This Week in Tech, war das glaube ich, ja, hier mal auch gesagt, dass es nicht sein kann, dass mir, dass hier irgendeine Gruppe bestimmt, was andere Menschen zu denken haben oder was sie zu unterstützen haben. Ja. Deswegen ist es schon, also zumindest nicht in dem Bereich, in dem Tech-Bereich, wo es keine Rolle spielt im Prinzip. Wenn mir die persönlichen Überzeugungen von Personen hier bei sowas wirklich in Betracht ziehen wollen, dann kann ich euch sagen, es gibt kaum einen Menschen, der keinen Dreck am Stecken hat für gewisse andere Gruppen von 5%. Ja, das kann ich euch aber ganz klar versichern. Ja, bin mal gespannt, was vielleicht bei dem rauskommt, beim Chris Beard. Ja, wenn nichts, dann vielleicht nur, weil keine Lobby dahinter steht, wo man eben sich groß drüber mokieren kann. Na gut. Gut, also, wie gesagt, sollten sich lieber um die technischen Produkte kümmern, Mozilla, statt um die um politische Probleme oder um was weiß ich, sexuelle Ausrichtungen. Ja? Die haben eigentlich nichts in der Tech-Firma zu suchen in der Diskussion darüber, wer CEO wird. Aber okay. Hingegen war eine andere Diskussion wichtig, und zwar über TrueCrypt. Und da gibt's jetzt erste Untersuchungsergebnisse. Da hat sich ja eine unabhängige Quellcode, wie soll ich sagen, so Sicherheitsforscher, unabhängige Sicherheitsforscher haben sich zusammengetan, um eben den TrueCrypt Quellcode und die Binaries zu untersuchen, ob es da Hintertüren gibt, ja, bei TrueCrypt. Und tja, was soll man jetzt sagen? Die Aussagen waren irgendwie wohl widersprüchlich. Zunächst mal, es gibt keine Hintertüren. Von daher, Erstmal TrueCrypt sicher. Dann werden laxe Programmierstandards angemahnt. Kein Problem meiner Meinung nach. Ja. Im Gegenteil, es wird moniert, dass alte Compiler benutzt werden. Finde ich sehr gut, denn die Compiler von vor 2000, die sind noch nicht infiltriert mit möglicherweise mit NSA-Code, weil dadurch kann durchaus auch ein Programm infiltriert werden. Selbst wenn der Quellcode korrekt ist, kann schon durch den Compiler-Code eingeschleust werden, die dann im Endeffekt eine Hintertür in die jeweiligen Produkte einbauen könnten. Deswegen ist es gut, einen alten Compiler aus der Zeit zu nutzen, als die NSA noch Schwierigkeiten hatte, was weiß ich, ein paar Codes auf dem Bierdeckel zu entschlüsseln. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Nicht gut ist allerdings hier die Aussage, wobei ich da anmerken muss, ich weiß nicht genau, wie ich die jetzt einordnen soll. Und zwar wurden mehrere Bugs entdeckt. Ja. Einer davon ist zum Beispiel, was hier moniert wird in dem Artikel auf Heise, dass die PBKDF2-Funktion, die eben aus dem Passwort abgeleitet wird, ja, oder beziehungsweise den Schlüssel da ableitet aus dem Passwort, ja, dass der eben nicht ausreichend gut ist. Angeblich würde hier TrueCrypt nur 1000 bis oder 2000 Durchgänge benutzen, ja, und dadurch wäre die Verschlüsselung eben anfällig für diese Brute Force Attacken, ja. Und dadurch wäre es laut diesen Forschern möglich, ja, selbst, zitiere ich mal wörtlich, mittelmäßig komplexe Passwörter durch diesen Prozess zu knacken. Und damit wären diese Volumes, diese TrueCrypt Volumes nicht sicher. Jetzt ist hier aber auch wieder ein Widerspruch allein schon in dieser Aussage. Was heißt mittelmäßig komplexe Passwörter? Seien selbst mittelmäßig komplexe Passwörter. Was soll das heißen? Eigentlich müsste dann der Satz lauten, seien selbst gute oder selbst sehr komplexe Passwörter nicht sicher. Aber das steht ja da nicht. Das steht selbst mittelmäßig komplexe Passwörter. Das selbst hätte man können weglassen, denke ich. Laut den Forschern seien mittelmäßig komplexe Passwörter durch diesen Prozess nicht sicher. Das heißt aber, dass sehr komplexe Passwörter sehr wohl sicher sind. Meiner Meinung nach. Ja, also ich habe da Probleme, dies richtig zu interpretieren. Eine genauere Aussage wäre da wohl doch angebracht gewesen. Was nun jetzt hier stimmt, ja, da müsste man jetzt dann mal einen Blick in den Originaltext werfen. Der ist übrigens sehr umfangreich und als PDF-Datei zu bekommen. Und da wird auch explizit auf Codezeilen vom Source Code eingegangen. Und da wird eben zum Beispiel das Weak Volume Header Key Derivation Algorithm Problem, ja, als Medium eingestuft von der Gefährlichkeit her. Ja. Also nur Medium. Alle anderen sind low und das heißt nein, sensitive information might be paged out from kernel stacks, medium, multiple issues in the bootloader decompressor, medium und Windows kernel driver uses memset to clear sensitive data, ist ebenfalls das Medium. Alle anderen wurden als low beziehungsweise nur als informativ angeführt und das klingt meiner Meinung nach schon wieder ganz anders. Ja. Hier wird dann auch geschrieben, the key used to encrypt the TrueCrypt volume header is derived using PBKDF2, a standard key derivation algorithm. Developers are responsible for specifying an iteration count that influences the computational cost of deriving a key from a password. The iteration count used by TrueCrypt is either 1000 or 2000 depending on the hash function and use case. In both cases this iteration count is too small to prevent passwords guessing attacks for even moderately complex passwords. Also es wurde tatsächlich richtig übersetzt für moderat komplexe Passwörter. Ich finde es ein bisschen von diesen Forschern ein bisschen seltsam ausgedrückt, aber deswegen ist das Problem ja auch ja nur als Medium eingestuft. Einfach ein stärkeres Passwort benutzen und dann wird TrueCrypt, kann man TrueCrypt sicherlich als sicher sehen und dann kann man das auch nicht einfach so wieder entschlüsseln. Ich hoffe, dass vielleicht bei einer nächsten Version einfach diese Zahl der Durchgänge stark geändert wird. Bei dem Linux-Weg zur Verschlüsselung von solchen Partitionen unter Lux ist es, glaube ich, zigtausendmal höher, ich glaube 50.000 war das wohl, Durchgänge, die da benutzt werden, also wesentlich komplexer. Und das ist aber kein Problem eigentlich für die Benutzer für die Entwickler von TrueCrypt. Die Benutzer müssen halt einfach ein klein wenig länger warten dann, ja, bevor das Passwort entschlüsselt wird, beziehungsweise dieser Key genutzt werden kann dann. Also keine Panik bei TrueCrypt, würde ich sagen, kann weiterhin benutzt werden, ist sicher meiner Meinung nach. Ja, wer will, kann natürlich auch sich den ganzen Report selbst durchlesen. Verlinkt ist der Artikel bei Heise und natürlich auch dort der Report, so dass ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Ja, der Springer-Chef, da möchte ich nur kurz drauf eingehen und auf den Artikel, auf den verlinkten Verweisen von Jeff Jarvis, wie sich der Springer-Chef, Matthias Döpfner, lächerlich gemacht hat diese Woche, zumindest in der internationalen Welt. In Deutschland ist es vielleicht so ein bisschen anders da. Da gibt es jedenfalls mehr Zusprüche als vom Rest der Welt. Er hat eine richtige Phobie gegen Google, ja, offenbar. Er sieht Google schlimmer als Big Brother und überhaupt, ja, und ja, es ist fast schon so eine Art Hilferuf zwischen den Zeilen, meiner Meinung nach, vom Springer Verlag. Ja. Hilfe, Google macht uns kaputt, hilft uns doch, ja. Da habe ich nur eine Antwort drauf. Besser werden, bessere Produkte anbieten, bessere Online-Sachen, ja, Paywall gleich mal vergessen, ja, stattdessen andere Konzepte anführen. Google kann es offenbar auch, ja. Vielleicht kann man ja da auch andere Wege gehen, um eben Google auf andere Art Konkurrenz zu machen. Auch das Ad-Network ist natürlich angesprochen. Klar, ist natürlich schlimm, wenn die Bild-Zeitung oder die Welt vielleicht mehr Werbeanzeigen verliert und stattdessen Google diese Kunden bekommt. Tja, das muss ich nur sagen, so ist das Leben, ja. Pech gehabt, wer zu spät mit einem neuen Konzept der Vermarktung kommt, den bestraft das Internet. So ist es, ja. Nicht heulen, besser machen. Ganz einfach. Aber ich empfehle auf jeden Fall, euch den Artikel von Jeff Jarvis mal durchzulesen. Da geht er auf einzelne Punkte noch viel genauer ein, so dass es dann deutlich wird, was da eben gerade losgelassen wurde und warum die Welt gerade mal wieder über Springer lacht. Ja, ja. EU-Dokument ist veröffentlicht worden. Das zeigt, wo die wirklichen Gefahren liegen, nämlich nicht bei privaten Firmen wie Google, sondern nämlich bei dem Datenschutz gegenüber von Regierungsstellen, die mit ihren Geheimdiensten immer weiter Menschenrechte unterminieren wollen. Das ist die Gefahr und dafür ist das Datenschutzgesetz eigentlich auch gedacht worden. Der Schutz vor den Menschen, vor der Regierung. Ja? Schutz der Menschen vor der Regierung. Und wie man dieses Recht besser, sichern kann, das wurde jetzt und da zeuge ich meine Hochachtung, von einem Komitee der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht, ja. Und da haben die Minister von verschiedenen Staaten, ja, eben einen Führer für Menschenrechte für Internetbenutzer zusammengestellt. Und ich finde, das ist äußerst interessant, dass es sowas existiert. Da werden jetzt einige US-Vertreter hier Schaum vom Mund kriegen und vielleicht Omen-ähnliche, exorzistmäßige Visionen bekommen, ja, mit Schaum vom Mund und wildem Schrei und Kotzen aus dem Bett. Lustige Vorstellung. Ihr müsst unbedingt mal den Exorzist gucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und dann werden die auf jeden Fall eine riesen Krise kriegen deswegen, weil das eben offiziell von der EU veröffentlicht wurde. Und es sind schon ein paar nützliche Tipps dabei, aber auch Sachen, wo einem selbst mal bewusst werden müssen, auch wenn man sich gegen viele Sachen, die da drin aufgeführt sind, so gar nicht wehren kann, wo eigentlich die Staaten, die Regierungen etwas dagegen tun müssen. Die tun aber nichts dagegen, weil sie lieber auf den bösen Russen schimpfen, statt die wahre Gefahr NSA zu bekämpfen. Da, oder die eigenen Reihen sogar, ja. Da sind aber einige interessante Sachen drin, die eben die Leute hier aufhorchen lassen können, wo dann die Gefahren liegen. Pflichtlektüre für alle, die das Wort Privatsphäre oder Datenschutz in den Mund nehmen. Eigentlich. Gut, Leute, das war's dann wieder für heute. Und wie immer am Schluss gibt es noch einen kleinen Link zum Video. Ich habe wieder was bei South Park gefunden, ja, zum Thema Social Networks, Blogs und so weiter. Ja, guckt euch das mal an. Ich habe nur einen kleinen Ausschnitt verlinkt. Der sagt schon alles. Checkt ihr schon wieder eure verkackten Facebook-Accounts? Guckt das mal an. Super. Und ansonsten könnt ihr auch mal die ganze Folge angucken. Ihr habt null Freunde, heißt die Folge. Alles legal und direkt abrufbar sauspark.de. Link findet ihr im Artikel. Und damit sind wir am Ende, jetzt endgültig, ja, von Darius Wochensicht. Bis nächste Woche, ne? Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, die Rios Wochensicht findet ihr unter Google Plus. Oder ihr schreibt mal ein Tweet at Rio oder eine Mail gleich rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. Ich muss die Woche über den GBG-Key noch ändern, da hat sich nämlich was getan. Intro und Outro, auch mal wieder als erwähnenswert von Pretonica. Der Titel heißt Afterlife und ist lizenziert in einer Creative Commons License 3.0 bei SA. Jawohl, Leute. Ich verlinke die Sachen hier auch im Text. Und die findet ihr dann auf der Seite wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, wochensicht.thenetcasts.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!